Einen Schwamm aufziehen, der alles aufsaugt, auch was er nicht soll. Oder Kindererziehung erschreckend gemacht. Pseudoliebevoll von einem nicht zu unterschätzenden Hauch an tiefsitzender Missachtung bis gar fundamentaler Furcht finster durchfurcht. Nennen wir sie, ja, beinahe schon fast allzu gerne, kleine Monster. Und zwar eventuell just deshalb, weil sie uns schier zu frappierend ähneln, in Form von etwas, was wir für Karikaturen halten möchten. Indes halten tatsächlich er und sie einen nicht gerade beschönigenden, dafür radikal realistischen Spiegel vor, wenn sie uns auf eine dermaßen treffende Art und Weise imitieren, dass wir, zumindest unbewusst ertappt und schwuppdiwupp profund getroffen, am liebsten lauthals, mit voller Kraft und geballter Faust ins Gesicht schlagen würden, wäre da nicht unser gemeinster, heimtückischer Gegenspieler. Das Tabu, der soziale Druck, das prophylaktische Schamgefühl, welches selbst den heiligsten Zorn, in der Antike eine noch wunderbar nuancierte, großartige Emotion, inzwischen scheinheilig zu den verfemten Geächteten degradiert, im Keim erstickt. Nein, wir doch nicht, lachen wir, verlogen plärrend, innerlich peinlichst berührt und klopfen unseresgleichen verschwörerisch, meist leider höchstens metaphorisch, auf die widerwärtig verkrümmten Schultern und wissen dabei eigentlich ganz genau, egal wie sehr wir zu projizieren suchen, welche Bestien wir in Wirklichkeit sind.